Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete die Arbeit der Schuhfabrik Wonsan, der die Produktion normalisiert, vor Ort an. Ihn begleitete der stellvertretende Abteilungsleiter des ZK der Partei der Arbeit Koreas, So Young-won. Kim Jong-un drückte den Funktionären der Fabrik, die ihm bekannt sind, freundlichst die Hand und bemerkte dabei, die Arbeiter der Fabrik hätten in 70-Tage-Kampf der Treue den Jahresvolkswirtschaftsplan übererfüllt und damit den 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas gekrönt. In diesem Geist hätten sie das Ziel vom 200-Tage-Kampf bis Ende August glänzend erreicht. Sie hätten wirklich große Taten geleistet. Sie unterstützen durch Praxis das Vorhaben der Partei, die Fabrik in eine vorbildliche und musterhafte Schuhfabrik des Landes verwandelt habe. Er trat ins Traditionskabinett ein. Er sagte, Genosse Kim Jong-il, der sich darum bemüht habe, der Bevölkerung Koreas die besten Schuhe in der Welt zur Verfügung zu stellen, habe die Schuhfabrik Wonsan besucht. Seit dem Tag seines Besuches sei die Fabrik, die früher klein gewesen sei, zu einer liebenswerten und modernen Schuhproduktionsbasis mit großer Kapazität entwickelt worden, die im ganzen Land wohl bekannt sei. Er äußerte seine Zufriedenheit damit, dass die Fabrik das Traditionskabinett schön einrichtete, damit man sich voller Rührung mit den Fürsorgen von Kim Jong-il für das Volk vertraut machen kann und unter den Arbeitern in verschiedenen Formen und Methoden die Erziehungsarbeit sinnvoll durchführt. Dabei unterstrich er, dass die Arbeiter mit hoher Würde und großem Stolz auf einem ehrenvollen Arbeitsplatz zu arbeiten, die Waren von Weltniveau produzieren und dadurch die von Kim Jong-il hinterlassenen Hinweise auf die Fabrik konsequent durchsetzen. Kim Jong-un besichtigte mehrere Orte der Fabrik, wie die Spritzbrigade, die Abteilungen für Schuhmacherei und für Verarbeitung der Oberteile und den Raum für Designs und informierte sich dabei ausführlich über die Produktion und die Qualitäten der Waren. Beim Blick auf die Maschinisten der Spritzbrigade, die im Feuer der kollektiven Neurotaten die Schuhsohlenproduktion beschleunigten, lobte er, dass sie die Maschinen und Anlagen ausgezeichnet warteten, damit diese in vollem Betrieb gesetzt werden können, die Massenbewegung für technische Erneuerung kräftig entfalteten und dadurch als Erster in der Fabrik die Aufgabe im 200-Tage-Kampf erfüllten. In der Abteilung für Schuhmacherei schaute er bei der Schuhproduktion durch die Fließstraße für Schuhmacherei, die aus Absatzformer, Vorder- und Hinterteilhersteller, Vakuumvulkanisator, Sohlenpresse und weiteren besteht, aufmerksam zu. Als er darüber informiert wurde, dass durch die Ausstattung der Fließstraße für Schuhmacherei mit Infrarotlampe nach seinem Hinweis beim vorjährigen Besuch in der Fabrik bei Sparung von Strom die Klebstärke 2,5-fach vergrößert worden ist, meinte er voller Freude, dass eine einfache Sache zur Verbesserung der Warenqualität beitragen könne. Beim Rundgang durch die Abteilung für die Verarbeitung der Oberteile der Schuhe schaute er den Angehörigen der Schneiderbrigade, die mit dem Verantwortungsbewusstsein, dass sie für den ersten Prozess der Schuhproduktion zuständig sind, fleißig arbeiteten und den Näherinnen zu, die geschickt die Leder nähten. Dabei bemerkte er, dass sie wirklich tüchtig arbeiten und technisch hochqualifiziert seien. Im Raum für Designs brachte er seine große Zufriedenheit damit zum Ausdruck, dass die Techniker und die Angehörigen der Gruppe für drei Revolutionen durch anstrengende Forschungsarbeit und unermüdliche Bemühungen bei Schuhdesigns Hightech einführten, eine moderne Fußmessvorrichtung für das Schuhbestellungssystem herstellten und die Designs von hunderte Schuhformen bei der Produktion praktizierten. Kim Jong-un begutachtete die Herren, die Damen und die Kinderschuhe unterschiedlicher Formen, die in der Fabrik hergestellt wurden, und sagte dabei erfreut, die Zahl der Schuhsorten habe zugenommen und die Schuhe sehen noch eleganter aus. Die schönen Schuhe werden massenweise hergestellt. Er sprach mit großer Zufriedenheit, die Schuhfabrik Wonsan habe gemäß dem Parteikurs darauf, verschiedene bunte, leichte und qualitätsgerechte Schuhe unterschiedlicher Sorten zu produzieren, große Anstrengungen unternommen. So werden elegante und leichte Schuhe in unterschiedlicher Formen hergestellt. Nun könne der Wunsch von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, der Bevölkerung die besten Dinge zur Verfügung zu stellen und ein schönes Leben zu gewährleisten, in Erfüllung gehen. Er fuhr fort, die Koreaner, die ein starkes nationales Selbstgefühl haben, lieben ihre eigenen Dinge sehr. In allen Bereichen und Einheiten solle man unterschiedliche Produkte von bester Qualität in der Welt herstellen, die bei der Bevölkerung beliebt seien und von ihr anerkannt werden. Dadurch sollte man dafür sorgen, dass die Bevölkerung die Würde und den Stolz, dass die eigenen Dinge am besten seien, sowie die Überlegenheit und Macht des koreanischen Sozialismus aus tiefster Seele empfinden. Dann stellte er der Schuhfabrik Wonsan die Aufgaben. Er betonte, die Fabrik solle je nach den Geschmäcken, Schönheitsgefühlen, Konstitutionen und altersmäßigen physiologischen Besonderheiten der Bevölkerung schönere Schuhe für alle Jahreszeiten in größeren Mengen herstellen, durch die Automatisierung aller Produktionsprozesse und ihre Ausstattung mit Fließstraßen auf einem höheren Niveau die Handarbeiten völlig beseitigen, die Arbeit für die Vermittlung der Wissenschaft und Technik gut organisieren, damit die technische Qualifikation der Belegschaft ständig erhöht und die neuen fortschrittlichen Techniken bei der Produktion eingeführt werden können, im Einklang mit den epochalen und nationalen Schönheitsgefühlen schöne Schuhdesigns schaffen und bei der Beschaffung von Rohstoffen und Materialien einschließlich der Gemeinschaftsprodukte den Parteikurs auf die Nutzung von einheimischen Rohstoffen konsequent durchsetzen. Weiter unterstrich er, bei der Besichtigung der Schuhfabrik Wonsan sei es zu erkennen, dass sich die Belegschaft dem Aussehen der zivilisierten sozialistischen Nation entsprechend für die Herstellung der Produktions- und Lebenskultur tatkräftig einsetze. So schätzte er die Belegschaft der Fabrik hoch, die mit aller Sorgfalt das Innere und das Äußere der Fabrik pflege. Kim Jong-un hob hervor, ohne vorherige Anmeldung habe er einen Abstecher zur Schuhfabrik Wonsan gemacht. Es bereite ihm große Freude, dass die Fabrik die Produktion normalisiere. Dann gab er seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass die Fabrik, auf die die Partei große Aufmerksamkeit richtet, im Malima-Tempo weitere Fortschritte erzielen wird.